Cottbuser Straße führt uns zurück an den Kanal und wir kommen in die Budenstadt eines Marktes, der das ganze Maybacher Ufer bedeckt. Hier scheint von Süden her ganz Neukölln herbeigekommen zu sein, um einzukaufen. Es gibt alles. Pantoffeln und Rotkohl, Ziegenschmalz und Schnürsenkel, Krawatten und Fettbücklinge. Neben der alten Jüdin, die Pelzfetzen breitet und Seide auspackt, isst eine Nachbarin von ihrem Gemüsekarren eine rote Karotte. Dem wüstesten Fischgestank gegenüber verheißen die Flaschen mit Maiglöckchen-Essenz billig-süßen Duft. Und streifenweise unterbricht die anderen Auslagen immer wieder ein Posten Strümpfe aus Seidenflor oder aus unzerstörbarer Panzerseide. Stellenweise münden die Läden der Straße in den Marktverkauf. Das im Mai-Geschäft baut seine Ware den Damm herüber, Tulpenzwiebeln, ausnahmsweise billig vor Feierabend, Gelegenheitskauf, junge Frau, echte Beurre Blanche, ruft es, Winterrote, alle mehlig, preist einer seine Kartoffeln. Neben ihm gibt es wahrhaftig noch etwas zu sehen, was uns schon Museumsgegenstand scheint. Richtige Haarnadeln, wie in unserer Jugendzeit, und runde Kämme, wie damals Frauen sie ins Haar steckten.